ARD. Fast auf den Tag genau 3 Jahre lebe ich in der Mühle am Koselbruch. Tonda starb in dieser Zeit und auch Michau musste sein Leben lassen. Tot und begraben liegen sie hier, im Wüstenplan. Schuld daran trägt der Meister. Ich habe Rache geschworen. Ich werde mit ihm abrechnen. Krabat von Ottfried Preußler. Hörspielbearbeitung Ulla Illerhaus. Musik Rainer Quade. Regie Angeli Backhausen. Teil 4: Kampf gegen dunkle Mächte. Der Februar war trocken und klirrend kalt. Jeden Morgen mussten wir das Eis aus der Rinne hacken, um das Mühlrad in Gang zu bringen. Eines Tages näherten sich 3 Männer vom Wald her. Wir kriegen Besuch. Einer von ihnen war kräftig und hochgewachsen. Die 2 anderen waren greise, weißbärtig und verhutzelt. Seit ich im Koselbruch lebte, hatte sich kein Bauer aus den benachbarten Dörfern jemals zu uns heraus verirrt. Diese 3 aber kamen zielstrebig auf die Mühle zu. Was wollt ihr? Wir möchten den Müller sprechen. Der Müller bin ich. Was gibt es? Wir sind aus Schwarzkolm. Ich bin der Dorfrichter und dies hier sind unsere Ältesten. Zur Sache! Was führt euch hierher? Kein Schnee liegt auf den Feldern. Die Wintersaat wird verderben, wenn es nicht schneit in den nächsten Tagen. Und was geht mich das an? Wir wollen dich bitten, Müller, dass du es schneien lässt. Schneien? Wir wollen es nicht umsonst. Wir zahlen dir 10 Dutzend Eier dafür. Und 5 Gänse und 7 Hühner. Schert euch vom Hof. Der Kerl ist verrückt. Ich werde die Hunde loslassen. Weg! Schnell, schnell weg! Sie zerfetzen uns! Es gab keine Hunde in der Mühle. Weil Lyschkos Zauber machte, dass die Bauern sich eine reißende Meute vorstellten und von Todesangst getrieben über die Wiesen im Wald verschwanden. Gut gemacht, sehr gut gemacht, Lyschko. Die 3 sind wir los. Und ich wette, sie kommen so bald nicht wieder. Am nächsten Morgen glitzerte draußen blendendes Weiß. Schnee war gefallen während der Nacht. Und es schneite noch immer. In großen, flauschigen Flocken. Bis zum Mittag. Ob der Meister sich anders überlegt hat? Sicher nicht, Lobosch. Der Dorfrichter und seine Ältesten kamen mit dem Pferdeschlitten zur Mühle und brachten dem Meister, was sie ihm für die Hilfe schuldig zu sein glaubten. 7 Hühner, 5 Gänse und 12 Dutzend Eier. Wir danken dir, Müller im Koselbruch. Danke. Wir danken dir, weil du dich unserer Kinder erbarmt hast. Wer euch geholfen hat, weiß ich nicht. Ich bin es jedenfalls nicht gewesen. Damit das klar ist, packt euer Zeug auf den Schlitten und schert euch zum Henkern. Nehmt eure Tiere und Eier und fahrt zurück nach Schwarzkolm. Und wenn ihr zu Hause seid, trinkt einen scharfen Schnaps oder 2 oder 3 und vergesst das alles. Der Schnee schmolz, das Frühjahr kam. Ich lernte wie besessen. Der Meister lobte mich und zeigte sich höchst zufrieden mit meinen Fortschritten in der schwarzen Kunst. Husch, auf die Stange! Dies ist die Kunst, in Gedanken zu einem anderen Menschen zu sprechen. Die Kunst, in Gedanken zu einem anderen Menschen zu sprechen. Dass er die Worte hören kann und versteht, als kämen sie aus ihm selbst. Dass er die Worte hören kann und versteht. Diese neue Lektion war wichtig. Wichtig für mich und für die Kantorker. Silbe für Silbe prägte ich mir die Formel ein. Am Ostersamstag, bei Einbruch der Dunkelheit, schickte der Meister uns wieder aus, das Mahl zu holen. Krabat und Lobosch, ihr geht zusammen. Ich hatte Decken im Holzschuppen bereitgelegt. 2 für jeden, weil es nach Regen roch. Beeil dich, Lobosch. Warum? Weil ich zu einer ganz bestimmten Stelle möchte und nicht will, dass uns jemand zuvorkommt. Und zu welcher Stelle? Bäumels Tod heißt sie. Ach du je. Es war niemand dort, als wir an dem Holzkreuz ankamen. Wir sammelten Rindenstücke und Äste und entfachten ein kleines Feuer. Bloß gut, dass ich nicht allein hier sitzen muss. Die Stunden vergingen. Gegen Mitternacht setzte leichter Regen ein und Lobosch zog sich die Decke über den Kopf. Nimm die Decke lieber weg und hör zu. Hör, wie schön sie singt. Klingt schön. Da kann man sich ruhig nass regnen lassen, um das zu hören. Für mich gab es in den nächsten Stunden weder Wind noch Regen. Für mich gab es nur die Kantorka, ihre Stimme und die Erinnerung an ihre Augen im Schein der Osterkerze. Ich musste sie wiedersehen, doch diesmal hütete ich mich, aus mir herauszugehen. Diesmal nahm ich die frisch gelernte Formel zu Hilfe. Ich richtete alle Kraft meines Herzens auf die Kantorka, bis ich glaubte, sie erreicht zu haben. Es bittet dich jemand, Kantorka, dass du ihn anhörst. Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich seit langem. Wenn du an diesem Morgen mit den anderen Mädchen das Osterwasser geholt hast, bleibe hinter ihnen zurück. Du musst allein gehen mit deinem Wasserkrug. Du musst allein gehen mit deinem Wasserkrug, weil ich dich treffen will. Und ich möchte nicht, dass es vor aller Augen geschieht, weil es nur dich und mich etwas angeht. Als der Morgen graute, schnitt ich mit Tondas Messer 2 Späne vom Holzkreuz und ließ sie in der Glut ankohlen. Dann zeigte ich Lobosch, wie man damit den Drudenfuß auf die Stirn zeichnet. Den 5-zackigen Stern, den der Meister das Mal nannte. Auf dem Heimweg trieb ich den Kleinen zur Eile an. Warum rennst du denn so? Ich möchte nicht, dass wir zu spät zurückkommen. Aber wir sind doch schon gleich im Kuselbruch und ich bin so müde. Nein. Ich hab's beim Holzkreuz liegen lassen. Was? Das Messer. Das du von Tonda bekommen hast? Ja, das von Tonda. Da müssen wir umkehren und es holen. Ich lauf schnell allein zurück. Setz dich hier unter die Büsche und warte auf mich. Ich eilte zu der Stelle, an der die Mädchen vorbeikommen mussten, wenn sie das Osterwasser nach Hause trugen, und schlug mich dort in die Hecken. Es dauerte nicht lange, da zogen sie mit ihren Wasserkrügen an mir vorüber. Die Kantorka war nicht dabei. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Sie hatte mich also gehört. Als die Mädchen verschwunden waren, kamen sie. Allein. Da bist du ja. Du hast zu mir gesprochen. Es war seltsam. Ich hab dich ganz deutlich gehört. Wie heißt du? Ich bin Krabbert. Ich... Nein, sag mir deinen Namen nicht. Noch nicht. Ich darf es nicht wissen. Noch nicht. Du bist Knappe auf der Mühle am schwarzen Wasser, nicht wahr? Ja, aber hab keine Angst vor mir. Ich habe keine Angst vor dir. Ich kenne dich. Ich träumte von dir. Von dir und von einem Menschen, der dir Böses wollte. Aber wir haben uns nicht darum gekümmert, du und ich. Seitdem habe ich darauf gewartet, dass ich dich treffen würde. Und jetzt bist du da. Ja. Aber ich kann nicht lange bleiben. Was hast du da auf der Stirn? Ach, das ist... Ich mach's dir weg. Nein, bitte. Es ist ebenso böse wie der Mensch aus dem Traum. Lass es mich wegwischen. Sie tauchte einen Zipfel des Tuches in den Krug mit dem Osterwasser und wischte mir den Drudenfuß von der Stirn. Da war es, als habe sie einen Makel von mir genommen. Und ich war ihr unendlich dankbar. Seit eben erst kenne ich deinen Namen. Und doch ist es so, als wärest du schon lange ein Teil von mir. So wie ich fühle, dass du ein Teil von mir bist. Ich muss gehen. Man wartet auf mich in der Mühle. Aber in meinen Gedanken werde ich bei dir sein. Und ich bei dir. Lobosch war unter den Büschen am Waldrand eingeschlafen. Lobosch, wach auf! Hast du's? Was? Das Messer. Ich zeigte ihm Tondas Messer und ließ die Klinge herausschnappen. Sollte dir je Gefahr drohen, dann verfärbt sich die Klinge, sobald du sie aufklappst. Sie wird dann schwarz. Du solltest die Klinge abschmiegeln. Sie ist ja ganz schwarz. Ja, das sollte ich wohl. Auf halbem Weg trafen wir auf Witko und Juro. Gut, dass ihr auch zu spät seid. Ob wir es vor dem Regen schaffen? Juro starrte mich an, als vermisste er etwas. Natürlich, der Drudenfuß. Wenn ich ohne das Mal in die Mühle zurückkehrte, musste der Meister Verdacht schöpfen. Kommt, wir müssen laufen, bevor wir was auf den Hut kriegen. Los, lauft! Pudelnass kamen wir in der Mühle an. Der Meister erwartete uns und wir beugten uns unter das Ochsenjoch. Wo habt ihr das Mahl zum Henker? Das Mahl? Da ist es doch. Da ist nichts. Dann hat es der Regen weggewaschen. Ischko, hol mir vom Herd ein Stück Holzkohle. Jawohl, Meister. Aber schnell, schnell! Mit groben Strichen zeichnete er uns den Drudenfuß über die Nasenwurzel. Es brannte wie Feuer auf der Haut. An die Arbeit! An diesem Morgen mussten wir noch länger und noch härter schuften als sonst. Dann aber war es soweit. Auch diesmal. Und Lobosch, der kleine Lobosch, konnte mit einem Mal einen 2-Zentner-Sack über dem Kopf schwenken. Seht nur, wie leicht mir die Arbeit geworden ist. Seht nur, wie stark ich bin. Die Tage und Wochen zogen dahin. Ich tat meine Arbeit, achtete darauf, nicht aufzufallen und dachte an die Kantorka. Sie war bei mir und ich war bei ihr. März und April gingen vorbei, der Mai kam, die Welt wurde heller und grüner. Ein paar Mal in diesen Wochen träumte ich von ihr. Es war immer der gleiche Traum. Sie trug ein helles Kleid und wir gingen durch einen Wald oder einen Garten mit alten Bäumen. Es war sommerlich warm. Ich legte ihr den Arm um die Schulter. Sie neigte den Kopf herüber, sodass ich ihr Haar an der Wange spürte. Ich wünschte, sie würde stehen bleiben und mich ansehen. Ich wusste aber, dass es besser war, wenn sie es nicht tat. Dann konnte auch kein anderer sie erkennen. Jemand, der die Macht hatte, meine Träume mitzuträumen. So sehr ich mich bemühte, mir nichts anmerken zu lassen, es gelang mir nicht. In der Woche nach Pfingsten mussten wir einen der Mühlsteine nachschärfen und hatten ihn neben der Tür zur Mahlstube aufgebockt. Ich war vertieft in meine Arbeit und hatte nicht bemerkt, dass Lyschko herangeschlichen war. Na, Krabat? Komm, raus mit der Sprache. Wie heißt sie denn? Ist sie blond? Oder braun? Oder vielleicht schwarzhaarig, hä? Wer? Na, die. Die, an die du in letzter Zeit immer denkst. Oder glaubst du vielleicht, wir sind blind und merken nicht, dass dir einer den Kopf verdreht hat? Im Traum vielleicht oder so. Ich weiß da ein gutes Mittel, dir zu helfen. Du brauchst mir nur ihren Namen zu sagen. Gib, wenn du je ein Mädchen hast, ihren Namen nicht preis. Dann könnte ich... Um nichts auf der Welt lass ihn dir entlocken. Alles Weitere leicht in die Wege leiten. Von niemand hörst du. Sonst bringst du euch ins Unglück. Hör auf mit dem Blödsinn, Lyschko. Ich weiß nicht, wovon du redest. In der nächsten Nacht träumte ich wieder den Traum. Am Abend darauf wurde ich zum Meister gerufen. Ich habe mit dir zu reden. Du weißt, dass ich viel von dir halte, Krabat. Und dass du es in den geheimen Wissenschaften zu etwas bringen kannst. Weit kannst du es bringen. Aber in letzter Zeit sind mir Zweifel gekommen, ob ich dir trauen kann. Du verheimlichst mir etwas. Es wäre klüger, du stündest mir freiwillig Rede und Antwort. Ich habe dir nichts zu sagen, Meister. Wirklich nicht? Nein. Dann geh. Und beklag dich nicht, wenn du Ärger bekommst. Draußen im Flur stand Juro. Ich hab da was für dich, Krabbert. Er drückte mir einen Gegenstand in die Hand. Eine kleine, vertrocknete Wurzel an einem festen Bindfaden. Nimm das. Aber... Frag nicht. Häng es dir um den Hals. Sonst träumst du dich um Kopf und Kragen. In den nächsten Tagen war der Meister auffallend freundlich zu mir. Ich weiß ja, dass du ein braver Bursche bist. Mein bester Schüler seit langem. Auch zuverlässig wie selten einer. Naja, du verstehst mich wohl. Ich fühlte mich sehr unbehaglich und rätselte, was der Meister wohl wirklich von mir wollte. Was ich bisher keinem anderen meiner Schüler gewährt habe, gewähre ich dir. Nächsten Sonntag gebe ich dir einen freien Tag. Du kannst ausgehen, wenn du magst. Nach Maukendorf oder Schwarzkollen oder Seidewinkel, das soll mir egal sein. Und wenn du bis Montagmorgen zurück bist, genügt mir das. Ausgehen. Aber was soll ich denn in Maukendorf oder sonst wo? Nun, es gibt Schenken und Wirtshäuser auf den Dörfern, wo du dir einen schönen Tag machen könntest. Und es gibt Mädchen, mit denen man Nein. tanzen kann. Nein. Mir steht nicht der Sinn danach. Am Morgen des nächsten Sonntags, als wir uns alle fertig machten für die Arbeit, kam Hanso auf mich zu. Ich weiß nicht warum, aber der Meister hat dir für heute freigegeben. Ich soll dich daran erinnern, dass er dich auf der Mühle vor morgen früh nicht mehr sehen will. Alles Weitere wüsstest du. Der Meister hatte mir eine Falle gestellt und ich musste nun sehr vorsichtig sein. Zunächst überlegte ich, dass es besser wäre, um Schwarzkolm einen großen Bogen zu machen. Dann dachte ich, es würde vielleicht gerade den Verdacht des Meisters erregen, wenn ich nicht nach Schwarzkolm ginge. Also entschied ich, geradewegs durch Schwarzkolm hindurchzulaufen. Aber... um die Kantorker nicht zu gefährden, musste ich vorbeugen. Kantorker, ich bin es, Krabbert. Ich bitte dich um etwas. Du darfst heute keinen Schritt aus dem Haus machen, was auch geschehen mag. Und sieh auch nicht aus dem Fenster, versprich mir das. Na, Krabbert, du scheinst es ja nicht eilig zu haben, hier wegzukommen. Darf ich mich eine Weile zu dir setzen? Wie damals, nach dem missglückten Pferdehandel, kramte Juro ein Stück Holz aus der Tasche und zeichnete einen Kreis mit einem Drudenfuß und drei Kreuzen auf den Boden. Du wirst dir wohl denken können, dass das mit den Mücken und Schmeißfliegen nichts zu tun hat. Ja, ja. Du bewirkst damit, dass der Meister uns weder sehen noch hören kann, wenn wir hier sitzen und reden. Nein. Er könnte uns sehen und hören. Aber er wird es nicht tun, weil er uns vergessen hat. Das bewirkt der Kreis. Solange wir uns darin aufhalten, denkt der Meister an alles Mögliche. Nur nicht an dich und mich. Gar nicht dumm, Juro. Mann, bin ich ein Ochse. Du bist es also. Dir hatten die Bauern den Schnee zu verdanken. Du bist ja gar nicht der Dummkopf, für den wir dich alle halten. Und wenn es so wäre? Du aber, nimm's mir nicht übel, Krabbert. Du bist dümmer, als du es dir erträumst. Ist dir nicht klar, in welcher Gefahr du lebst? Doch, ich weiß es. Nichts weißt du. Ich werde dir etwas sagen, Krabbert. Ich, der dumme Juro. Wenn du so weitermachst, wirst du auf dieser Mühle der Nächste sein, der sterben muss. Michau und Tonda und all die anderen, die da draußen verscharrt liegen auf dem Wüstenplan. Sie haben alle den gleichen Fehler begangen, wie du. Sie haben in der schwarzen Schule zu viel gelernt und es den Meister spüren lassen. Jedes Jahr in der Neujahrsnacht muss einer von uns für ihn sterben. Für den Meister? Für ihn. Er hat einen Pakt mit dem Herrn Gevatter. Alljährlich muss er ihm einen von seinen Schülern zum Opfer bringen. Sonst ist er selber dran. Woher weißt du das? Ich habe Augen im Kopf. Und außerdem habe ich es im Korakto gelesen. Was hast du? Ich bin doch dumm, wie du weißt. Oder sagen wir, wie der Meister und alle glauben. Deshalb bin ich gerade gut genug für die Hausarbeit. Ich muss putzen und schrubben und Staub wischen. Natürlich auch in der schwarzen Kammer, wo der Korrektor liegt, angekettet, am Tisch für niemanden zugänglich, der darin lesen könnte. Das wäre nicht gut für den Meister, denn da steht manches drin, was ihm schaden könnte. Du kannst lesen? Ja, und du bist der Erste und Einzige, dem ich es anvertraue. Es gibt einen Weg, um dem Meister das Handwerk zu legen. Nur einen. Wenn du ein Mädchen kennst, das dich lieb hat, das könnte dich retten. Falls sie den Meister bittet, dich freizugeben und falls sie die vorgeschriebene Probe besteht. Was für eine Probe? Davon ein andermal. Vorläufig brauchst du nur dies zu wissen. Hüte dich, dass der Meister erfährt, wer das Mädchen ist. Sonst ergeht es dir wie Tonda. Du sprichst von Vorschula. Ja, der Meister hat ihren Namen zu früh erfahren. Er hat sie mit schlimmen Träumen gepeinigt, bis sie aus lauter Verzweiflung ins Wasser gegangen ist. Juro, was rätst du mir? Geh jetzt nach Maukendorf oder sonst wohin und versuche, den Meister irre zu führen, so gut du kannst. Ich zog los, durchquerte Schwarzkolm und wanderte weiter nach Maukendorf. Dort setzte ich mich in eine Schenke und trank Bier. Am Abend tanzte ich mit den Mädchen und verdrehte ihnen der Reihe nach die Köpfe, was den Dorfburschen gar nicht passte. Lass die Finger von meinem Mädchen! Dein Mädchen? Dein Mädchen hat wohl keinen Spaß mit dir, du Esel, wenn es lieber mit mir tanzt. Los, ich hau dir eins auf sein freches Maul! Das könnte euch wohl so passen, mich zu verprügeln. Besorgt euch das lieber gegenseitig. Haut euch nur tüchtig die Hucke voll. Na? Wie hast du den Sonntag verbracht? Ganz gut soweit. Es gab zuletzt einen kleinen Streit mit den Dorfburschen in Maukendorf, der aber viel lustiger gewesen wäre, hätte ich einen Kumpan aus der Mühle dabei gehabt. Staschko vielleicht. Oder Andrusch. Auch Lischko? Der nicht. Und warum nicht? Ich kann ihn nicht ausstehen. Du auch nicht? Dann sind wir uns ja einig über Lischko. Da standst du wohl. Ja, das überrascht mich. Ach, das ist es, was mir an dir gefällt, Krabat. Dass du ehrlich bist und mir in allen Dingen offen die Meinung sagst. Von jetzt an kannst du sonntags ausgehen. Nur du und kein anderer. Und damit basta. Ich brannte darauf, mich heimlich mit Juro zu treffen. Aber erst einige Zeit später, als der Meister unterwegs war, weckte mich Juro leise in der Nacht. In der Küche zog er den Zauberkreis mit dem Drudenfuß und den Kreuzen um Tisch und Stühle, zündete eine Kerze an und stellte sie zwischen uns. Wie kann ich mich nun vor dem Meister retten? Wenn ein Mädchen dich liebt, kann sie am letzten Abend des Jahres zum Meister kommen und dich freibetten. Besteht sie die Probe, die er ihr abverlangt, dann ist er es, der in der Neujahrsnacht sterben muss. Und die Probe ist schwer? Das Mädchen muss zeigen, dass sie dich kennt. Sie muss dich herausfinden unter den Mitgesellen und sagen, das ist er. Das ist alles? Das hört sich einfach an. Vor Jahren, als ich noch ziemlich neu war im Koselbruch, hat es Janko einen Mitgeselle darauf ankommen lassen. Sein Mädchen ist pünktlich am letzten Abend des Jahres erschienen und hat ihn beim Müller freigebeten. Er hat sie in die schwarze Kammer geführt, wo wir 12 auf der Stange saßen, in Rabengestalt. Er hatte uns alle gezwungen, den Schnabel unter den linken Flügel zu stecken. Und da hockten wir nun, und das Mädchen war außerstande, Janko zu erkennen. Da hat sie nach einigem Zögern auf irgendeinen von uns gezeigt, auf gut Glück. Es war Kito. Und? Sie haben den Neujahrsmorgen nicht mehr erlebt. Janko nicht und das Mädchen auch nicht. Und seitdem? Hat es noch jemand versucht? Nur Tonda hat es noch einmal wagen wollen, mit Vorschulas Hilfe. Aber das weißt du ja. Und dann ist da noch was. Was? Angenommen, ein Mädchen besteht die Probe und der Meister wird überwunden, dann ist es im Augenblick seines Todes vorbei mit aller Zauberei. Und alles, was wir in der schwarzen Schule gelernt haben, wird aus unserem Gedächtnis gelöscht. Und du? Du hast es selber auch nie versucht? Nein, weil ich mich nicht getraut habe. Und weil ich kein Mädchen habe, das mich freibitten käme. Krabbert, noch brauchst du dich nicht zu entscheiden, nicht endgültig. Doch wir sollten schon jetzt damit anfangen, alles zu tun, was in unserer Kraft steht, um vorzusorgen, dass du dem Mädchen die Probe notfalls erleichtern kannst. Du musst lernen, dich dem Willen des Meisters zu widersetzen. Er darf nicht merken, was in dir vorgeht. Du darfst ihm keinen Anlass zum Misstrauen geben, denn er wird dich sehr genau beobachten. Es war schon später Herbst, als der Meister mich eines Abends zur Seite nahm. Nächsten Sonntag wirst du wohl nach Schwarzkollm gehen, oder? Wieso sollte ich? Ach, am Sonntag ist Kirmes drüben. Ist das kein Grund? Bei nächster Gelegenheit fragte ich Juro, was ich machen sollte. Hingehen, was sonst? Außerdem wäre das eine gute Gelegenheit, mit dem Mädchen zu sprechen. Du weißt, dass sie aus Schwarzkollm ist? Ja, seit wir am Osterfeuer gesessen haben und ich dich zurückgeholt habe, kurz bevor du für ewig in der Zwischenwelt geblieben wärst. Du hast mich damals... Dann kennst du sie also? Nein, und ich will sie auch nicht kennen. Was ich nicht weiß, das kann auch niemand aus mir herausbringen. Aber wie soll es dem Meister verborgen bleiben, wenn wir uns treffen? Du weißt ja, wie man den Kreis zieht. Hier, nimm das Holz, triff dich mit deinem Mädchen und sprich mit ihr. Am folgenden Sonntag verabschiedete ich mich nach dem Mittagessen von den Mitgesellen. Ich schlug den Feldweg ein, der um Schwarzkollm herumführte. An der Stelle, wo ich am Ostermorgen der Kantocker begegnet war, zog ich den Zauberkreis und ließ mich darin nieder. Ich sprach die Formel, richtete alle Gedanken an die Kantocker und bat sie, zu mir zu kommen. Dann legte ich mich auf den Rücken und träumte mich in den klaren Herbsthimmel. Bist du schon lange da? Warum hast du mich nicht geweckt? Da saß sie, geduldig wartend, in ihrem Sonntagskleid. Ein buntes, mit Blumen bedrucktes Seidentuch um die Schultern, das Haar unter einem spitzenbesetzten Häubchen aus weißem Leinen. Ich dachte mir, dass es besser ist, wenn du von selber aufwachst. Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben. Ja, das ist lange her. Aber im Traum bist du manchmal bei mir gewesen. Wir sind unter Bäumen gelaufen. Erinnerst du dich? Ja, unter Bäumen. Es war Sommer und warm war es. Und du hast ein helles Kleid getragen. Das weiß ich, als wäre es gestern gewesen. Und ich weiß es auch. Was ist es, weshalb du mich sprechen wolltest? Das ist keine leichte Sache. Du könntest mir, wenn du wolltest, das Leben retten. Leben? Ja. Und wie? Ich berichtete ihr, in welcher Gefahr ich war und wie sie mir helfen könnte. Vorausgesetzt, dass sie mich unter all den anderen erkannte. Das sollte nicht schwer sein, mit deiner Hilfe. Du musst dir aber im Klaren sein, dass auch dein eigenes Leben verwirkt ist, falls du die Probe nicht bestehst. Dein Leben ist mir das meine wert. Wann soll ich zum Müller gehen, dich freizubitten? Das kann ich dir heute noch nicht sagen. Aber ich werde dir eine Botschaft senden, wenn es soweit ist. Notfalls durch einen Freund. Gut. Hast du ein Messer? Ich gab ihr Tonnas Messer. Die Klinge war schwarz, wie immer in letzter Zeit. Doch jetzt, als die Kantokas in den Händen hielt, wurde das Messer blank. Sie schnitt eine Locke aus ihrem Haar und daraus drehte sie einen schmalen Ring. Er soll unser Zeichen sein. Wenn dein Freund ihn mir bringt, weiß ich, dass alles, was er mir sagt, von dir kommt. Ich danke dir. Du musst nun zurückgehen nach Schwarzkollm. Und ich werde nachkommen. Und wir dürfen uns auf der Kirmes nicht kennen. Vergiss das nicht. Heißt sich nicht kennen, nicht miteinander tanzen? Eigentlich nicht. Es darf aber nicht so oft sein. Verstehst du? Ja. Das verstehe ich. Auf dem Dorfplatz waren Tische und Bänke aufgestellt. Die Musikanten spielten auf einem Podest aus 4 Fässern und einem darüber gelegten Scheunentor. Ich mischte mich unter die jungen Leute und tanzte mit allen Mädchen. Wahllos und ausgelassen, wie es gerade kam. Bald mit dieser und bald mit jener. Auch mit der Kantorka tanzte ich ein paar Mal. Da sah ich die Alte, die auf dem linken Auge erblindet war, und zog es vor, die Kantorka nicht mehr zum Tanz aufzufordern. Ich hielt es für klüger, heimzugehen. Ab November kam es selten vor, dass der Meister über Nacht außer Haus war. Diese wenigen Gelegenheiten nutzten Juro und ich für unsere Treffen im Zauberkreis. Bis jetzt hältst du dich ganz gut, Krabbert. Ich bin sicher, der Meister hat noch nichts gemerkt. Aber er scheint mich zu beobachten. Bei allem, was ich tue und wohin ich gehe. Er ahnt vielleicht, was in dir vorgeht, aber er weiß es nicht. Und das wurmt ihn gewiss gewaltig. Aber was, wenn er dahinter kommt? Was ist, wenn er mir die Zauberkraft nimmt? Es gibt eine Art von Zauberei, die man mühsam erlernen muss. Das ist die, wie sie im Korrektor steht. Zeichen für Zeichen und Formel um Formel. Und dann gibt es eine, die wächst einem aus der Tiefe des Herzens zu. Aus der Sorge um jemanden, den man lieb hat. Ich weiß, das ist schwer zu begreifen. Aber du solltest auf dein Mädchen vertrauen, Krabbert. Vor Weihnachten fuhr der Herr Gevatter noch einmal im Koselbruch vor. Wir stürzten hinaus, um die Säcke abzuladen, das Mahlgut zu mahlen und die vollen Mehlsäcke wieder auf das Fuhrwerk zu packen. Der Fremde blieb nicht wie sonst auf dem Kutschbock sitzen. In dieser Neumondnacht stieg er vom Wagen und begab sich hinkend mit dem Meister ins Haus. Im Morgengrauen kehrte er zurück. Allein. Und bestieg den Bock. Wer ist Krabbert? Ich. Komm näher. Halt. Ist gut. Drei Tage und drei Nächte verbarg sich der Müller in der schwarzen Kammer. Am Abend des 4. Tages, einen Tag vor dem Weihnachtsfest, bestellte er mich zu sich. Ich habe mit dir zu reden. Das dürfte dich nicht überraschen. Noch steht es dir frei, wie du dich entscheidest, ob für oder gegen mich. Ich weiß nicht, wovon du redest. Vergiss nicht, dass ich dich besser kenne, als es dir lieb sein mag. Mancher hat sich im Lauf der Jahre schon gegen mich aufgelehnt. Tonda zum Beispiel und Michau. Um nur die beiden zu nennen. Dummköpfe, Schwarmgeister. Du aber, Krabbert, du bist klüger. Willst du mein Nachfolger werden, hier auf der Mühle? Du hättest das Zeug dazu. Gehst du denn weg? Ich habe es satt hier. In 2-3 Jahren könntest du der Meister sein und die Schule fortführen. Wenn du zusagst, gehört dir alles, was ich zurücklasse. Auch der Korrektor. Und du? Ja, ich gehe in die Politik. Und werde mich an den Hof begeben. Als Staatsminister, als Feldherr. Als Kanzler der Krone von Polen vielleicht, je nachdem, was mir Spaß macht. Sein Auge glühte und das Blut war ihm zu Kopf gestiegen. Er war wie besessen vom Hunger nach Macht. Ich bemühte mich, einen klaren Kopf zu behalten. Nach 12 oder 15 Jahren suchst du dir unter den Mühlknappen einen Nachfolger aus. Übergibst ihm den ganzen Kram und du bist frei für ein Leben in Pracht und in Herrlichkeit. Tonda ist tot. Michau ist tot. Wer sagt mir denn, dass ich nicht der Nächste bin? Ich. Mein Wort drauf. Und zugleich das des Herrn Gevatters, der mich zu diesem Versprechen ermächtigt hat. Eigens und ausdrücklich. Schlag ein, Krabbert. Wenn es mich nicht trifft, dann trifft es einen anderen. Ja, einen trifft es immer. Wir könnten von nun an gemeinsam darüber befinden, wer an die Reihe kommt. Nehmen wir einen, um den es nicht schade ist. Lyschko zum Beispiel. Ich kann ihn nicht ausstehen, aber auch er ist mein Mitgeselle. Und du wirst mich niemals dazu bringen, dass ich mich schuldig mache an seinem Tod. Überleg es dir gut, Krabbert. Mach du zu deinem Nachfolger, wen du magst. Ich will damit nichts zu schaffen haben. Ich will gehen. Du gehst, wenn ich es erlaube. Setz dich auf deinen Stuhl und hör zu, bis ich fertig bin. Dass dich mein Vorschlag verwirrt hat, kann ich verstehen. Ich gebe dir Zeit, alles in Ruhe zu überdenken. Wozu? Es bleibt dabei, dass ich Nein sage. Schade. Du weißt, dass im Schuppen ein Sarg bereitsteht. Für wen das wird sich noch zeigen müssen. Du weißt, was passiert, wenn das eintritt, was du gerade hoffst? Ja, ich könnte dann nicht mehr zaubern. Und? Du wärst bereit, das in Kauf zu nehmen? Nun gut, ich gewähre dir eine Frist von 8 Tagen. In dieser Zeit wirst du erleben, wie es ist, wenn man nicht mehr zaubern kann. Heute in einer Woche, am Vorabend des Silvestertages, werde ich dich ein letztes Mal fragen, ob du mein Nachfolger werden möchtest. Von diesem Moment an war alles ausgelöscht, was ich in der schwarzen Schule gelernt hatte. Die Säcke wogen zentnerschwer, meine Hände waren voll offener Blasen und der Rücken war wund. Abends sank ich völlig erschlagen auf den Strohsack, aber einschlafen konnte ich nicht. Viele Stunden nicht. Und wenn es mir endlich gelang, quälte der Meister mich mit bösen Träumen. Und am Schluss dieser Träume hörte ich jedes Mal die Stimme des Meisters. Würdest du wieder Nein sagen, Krabat, wenn ich dich vor die Wahl stellte, ob du mein Nachfolger werden willst auf der Mühle in Koselbruch? Vorletzte Nacht dann erschien er mir leibhaftig im Traum. Ich hatte mich in einen Raben verwandelt und flog nach Schwarzkolm. Neben dem Brunnen sah ich die Kantocker. Sie fütterte die Hühner. Der Meister flog als Habicht direkt über mir. Ich legte die Flügel an, stürzte mich in den Brunnen und nahm die Gestalt eines Fisches an. Kantocker, hilf mir! Da tauchte sie ihre Hand in den Brunnen und ich wurde zu einem schmalen Goldring an ihrem Finger. Wie vom Himmel gefallen, stand neben mir ein prächtig gekleideter Edelmann. Einäugig war er. Kannst du mir sagen, Jungfer, woher du den feinen Ring hast? Lass ihn mich mal genau ansehen. In diesem Moment verwandelte ich mich in ein Weizenkorn und mit dem nächsten Wurf aus der Schüssel streute mich die Kantocker unter das Hühnervolk. Gierig pickte ein pechschwarzer, einäugiger Gockel nach den Körnern. Da verwandelte ich mich in einen Fuchs, stürzte auf den Schwarzen und biss ihm den Hals durch. Ich hatte mich in den Strohsack verbissen, als ich in Schweiß gebadet erwachte. Aber ich hatte es geschafft. Ich hatte den Meister im Traum besiegt. Es war ein gutes Omen. Da war ich sicher. Ich hoffe, du hast dich besonnen. Es bleibt dabei. Ich, Krabat, weigere mich, auf dein Angebot einzugehen. Geh in den Holzschuppen, nimm Hacker und Spaten. Im Wüstenplan gibt es ein Grab zu schaufeln. Das soll deine letzte Arbeit sein. Als ich zum Schuppen kam, löste sich eine Gestalt aus dem Schatten. Ich habe auf dich gewartet, Krabat. Soll ich dem Mädchen Bescheid geben? Ja, Juro. Nimm diesen Ring aus Haar und zeig ihn ihr. Dann weiß sie, dass du in meinem Auftrag kommst. Sag ihr, sie soll sich morgen Abend beim Müller einfinden und mich frei bitten, wie es besprochen ist. Versprich mir nur eins, dass du die Kantocker nicht überreden wirst, etwas zu tun, was sie lieber nicht täte. Das verspreche ich. Ich schulterte Hacke und Spaten und stapfte durch den Schnee bis zum Wüstenplan. Hier habe ich nun eine Nacht und einen Tag gegraben, während die Mühlenjahre in mir vorbeigezogen sind. Jahre, in denen ich vom kleinen Betteljungen zum Mühlknappen und Meisterschüler eines grausamen Lehrers wurde. Da bist du, Krabat. Du warst lange da draußen. Hast du sie getroffen? Ja. Hier, nimm den Ring wieder an dich. Wo ist der Meister? In seiner Kammer. Da kommt ein Mädchen auf die Mühle zu. In Abendmahlstracht und mit weißem Stirnband. Du hast Angst. Nicht um mich, Juro. Nicht um mich. Was sie wohl will? Denk dran. Du kannst dich ihm widersetzen. Mit ihrer Hilfe. Was suchst du hier, Mädchen? Den Müller will ich sprechen. Der Müller? Der Müller ist nicht... Der Müller bin ich. Was willst du? Gib mir meinen Burschen heraus. Deinen Burschen? Ich kenne ihn nicht, deinen Burschen. Aber ich kenne ihn. So. Wer ist es denn? Es ist Krabat, den ich liebe. Krabat? Ja. Krabat, sagst du? Ja, Krabat. Bist du fähig, ihn unter den Burschen herauszufinden? Ich sagte doch, ich kenne ihn. Das kann jede sagen. Sicher kennt er viele deiner Sorte. Gib mir meinen Burschen. Geht in die schwarze Kammer und stellt euch in einer Reihe auf, nebeneinander, und rührt euch nicht. Du wartest hier, Mädchen. Krabat, du stellst dich hierher, zwischen Andrusch und Staschko. Bleibt, wo ihr seid. Und dass mir keiner einen Wuchs macht. Auch du nicht, Krabat. Beim ersten Laut, den ich von dir höre, stirbt sie. Ist das klar? Was soll das Tuch? Ich werde dir jetzt deine Augen verbinden. Wenn du mir deinen Burschen trotzdem zeigen kannst, darfst du ihn mitnehmen. Geh langsam voran. Weiter. Halt! Sie stehen vor dir. Du weißt nicht, wer es ist. Gib auf, du erkennst ihn nicht. Warum bleibst du stehen? Das ist er. Bist du sicher? Ja, das ist Krabat. Und du irrst nicht? Ich irre nicht. Er ist es. Hier, hast du deine Augenbinde. Du bist frei. Krabat, sie hat es geschafft. Und wir auch. Wir sind alle frei. Es ist vorbei, Brüder. Holt eure Sachen vom Boden und geht nach Schwarzkolm. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Beeilt euch. Was geschieht denn nun mit dem Meister? Er wird den Neujahrstag nicht erleben. Um Mitternacht muss er sterben und die Mühle geht in Flammen auf. Das geschieht mit dem Meister. Lass uns gehen, Krabat. Hier, ich leg dir mein Tuch um. Es wird dich wärmen. Du bist ja wie versteinert. Danke. Wie hast du mich unter den Mitgesellen herausgefunden? Ich habe gespürt, dass du Angst hattest. Angst um mich. Daran habe ich dich erkannt. Komm. Komm jetzt. Viel Glück, ihr beiden. Juro. Juro, so warte doch. Du wirst mich eines Tages schon wiedersehen. Da sei unbesorgt. Macht's gut. Lebt wohl. Wir werden uns bald und wiedersehen. Und bestimmt auch bald wieder. Lebt wohl, Krabat. Macht es gut. Dann ist ja gut. Bald auf bald, mein Freund. Gibst du mir deine Hand? Hast du immer noch Angst? Nein. Jetzt nicht mehr. Krabat von Ottfried Preußler. Hörspielbearbeitung Ola Illerhaus. Es spielten Krabat, Max Mauf. Meister, Michael Mendel. Tonda, Vanja Müß. Kantorka, Laura Mehr. Juro, Nick Romm. Lischko, Jesko Wirtgen. Lobosch, Oskar Köppen. Michau, Jonas Beck. Merten, Fjodor Olef. Hanso, Fabian Sattler. Andrusch, Marlon Kittel. Witko, Dante Selke. Gevatter, Simon Rühhack. In weiteren Rollen Susanne Bredehöft, Markus Hase, Gregor Höppner, Tom Jacobs, Frank Jungermann, Albert Kitzel, Oliver Kritsch-Mazura, Thomas Balou-Martin, Ernst August Schepmann, Hans Schulze, Frank Voss, Martin Zuhr und viele andere. Musik: Rainer Quade. Technische Realisation: Benno Müller vom Hofe und Mechthild Austermann. Regieassistenz: Sascha von Donat und Andreas von Westfalen. Regie: Angeli Backhausen. Dramaturgie: Judith Reuters. Redaktion: Ulla Illerhaus. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010.